Nach Abimelech trat zur Errettung Israels der Issachar Tola, der Sohn Puas, des Sohnes Dodos, auf. Dieser wohnte in Samir auf dem Gebirge Ephraim und richtete Israel 23 Jahre, sodann starb er und wurde in Samir begraben. Nach ihm trat der Gileade Jair auf und richtete Israel 22 Jahre. Dieser hatte 30 Söhne, die auf 30 Eselsfüllen ritten, sie besaßen 30 Städte. Die heißen die Zeltdörfer Jairs bis auf den heutigen Tag, sie liegen im Lande Gilead. Dann starb Jair und wurde in Kamon begraben. Aber die Israeliten taten aufs Neue, was Jahwe missfiel, und verehrten die Bale und die Astarten, die Götter Arams, die Götter Sidons, die Götter Moabs, die Götter der Ammoniter und die Götter der Philister und verließen Jahwe und verehrten ihn nicht. Da entbrannte der Zorn Jahwes über Israel, und er verkaufte sie in die Gewalt der Philister und in die Gewalt der Ammoniter, die quälten und misshandelten die Israeliten in jenem Jahre, 18 Jahre lang, alle Israeliten jenseits des Jordan im Lande der Amoriter, die in Gilead wohnten. Dazu überschritten die Ammoniter den Jordan, um auch Juda, Benjamin und das Haus Ephraim anzugreifen, so dass Israel in großer Not war. Da schrien die Israeliten zu Jahwe um Hilfe und sprachen, wir haben gegen dich gesündigt, dass wir unseren Gott verlassen und die Bale verehrt haben. Jahwe erwiderte den Israeliten, nicht wahr, von den Ägyptern, den Amoritern, den Ammonitern und den Philistern, und die Sidonier, die Amalekiter und die Midianiter bedrängten euch, dann schriet ihr zu mir, und ich errettete euch aus ihrer Gewalt. Ihr aber habt mich verlassen und andere Götter verehrt. Deshalb will ich euch ferner nicht mehr erretten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr euch erkoren habt. Sie mögen euch Rettung schaffen, wenn ihr in Bedrängnis seid. Da sprachen die Israeliten zu Jahwe, wir haben gesündigt, verfahre mit uns ganz, wie es dir gut dünkt, nur reiße uns jetzt heraus. Sodann schafften sie die ausländischen Götter hinweg aus ihrem Bereich und verehrten Jahwe, da wurde er ungeduldig über das Elend Israels. Da wurden die Ammoniter aufgeboten und lagerten sich in Gilead. Und die Israeliten sammelten sich und lagerten sich bei Mizpah. Aber das Volk, die Fürsten Gileads, sprachen zueinander, wer ist der Mann, der den Kampf mit den Ammonitern eröffnet? Er soll das Haupt über alle Einwohner Gileads werden.